Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ja, heute kommt mein Podcast aus der Reha. Ich sitze hier gerade draußen im Freien, also wenn zu viele Hintergründe sein sollten, ich hoffe, es stört jetzt nicht. Aber es ist eben schönes Wetter und oben auf dem Zimmer rumhocken habe ich keinen Bock. Darum sitze ich hier draußen auf einer Liege und dachte, erzähle euch mal, wie meine erste Woche so war, das Ankommen, was man so macht und wie es mir halt so geht nach der ersten Woche. Ja, angekommen bin ich ja letzte Woche Mittwoch. Da gab es dann Aufnahme, wurde Gewicht gemessen, Blutdruck wurde gemessen, Medikamente abgefragt und alles. Ja, danach hatte ich dann Chefarztvisite. Da war ich dann bei meiner Ärztin, die mich hier betreut für die ganzen 5 Wochen. Die hat auch nochmal alles durchgegangen, abgefragt und ja, hin und her. Na, was halt eben alles so wichtig ist, was sie braucht, was sie wissen muss. Ja, und dann um 1 gab es Einweisung zum Essen. Und nach dem Essen hatte ich dann auch schon gleich meinen ersten Termin bei der Psychologin zum Kennenlernen. Ja, und dann war der Tag eigentlich auch schon so vorbei. Abends dann Abendbrot essen um 5. Und nach dem Abendbrot ging es dann nochmal. Da haben hier 2 aus der Reha, die haben uns dann das ganze Haus und Gelände gezeigt und haben uns erklärt. Ja, das war etwas anstrengend. Also nach dem Tag war ich dann auch ganz schön geschafft und echt K.O., sodass ich dann wirklich völlig fertig ins Bett gefallen bin. Ja, und am nächsten Tag ging es dann eben schon fleißig los. Vorm Frühstück Blutabnahme, danach die erste Post-Covid-Gruppe, Belastungs-EKG, Einführung Bewegungstherapie, Einführung Post-Covid. Da gab es dann zwar so ein Infoabend, ne, über Post-Covid, was es macht, wo es, ne, was es alles für Symptome gibt und so. War ganz interessant, der Vortrag. Ja, der Tag war eigentlich ganz okay. Freitag war dann auch noch ganz entspannt, Frühstück. Da ging es dann los zum ersten Mal aufs Ergometer. Dann gab es eine Eingangsdiagnostik, da hast du dann so Fragebogen ausgefüllt, ne, so ganz viele Fragen. Oh, ich glaube, das waren 66 Fragen, wenn ich mich nicht täusche. Die mussten wir mal am Computer ausfüllen. Ja. Und dann am Nachmittag weiß ich gar nicht, was da jetzt noch war. Ich glaube, da war auch noch ein bisschen was Bewegungstherapie oder so. Weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ging es mir bis dahin körperlich auch noch ganz gut. Hab hier auch schnell Anschluss gefunden. Wir sind so neun Personen. Wir haben so, also alle, die neu angekommen sind, haben uns in einer Gruppe zusammengefunden, verstehen uns auch recht gut. Bei den Mahlzeiten sitzen wir überwiegend auch immer zusammen, haben Spaß, lachen viel. Jeder hat so seine Probleme, sind welche aus der Psychosomatik, welche aus der Psychokardiologie, die eben mit Post-Covid hier sind. Also ist alles vertreten. Und ist auch schön, wir können uns so untereinander mal austauschen. Das ist, ja, das ist gut. Man macht mal was zusammen. Das ist ein bisschen leichter dann hier so, weil man hat ja doch manchmal so Sachen, wo man sich dann freut, dass man dann Abwechslung hat. Ja, Samstag durfte ich dann nochmal aufs Ergometer. Für, ich glaube, eine halbe Stunde. Und da habe ich dann schon gemerkt, danach, oh, Samstag früh ging schon los, dass ich nicht mehr so konnte. Und dann nach dem Ergometer wurde es dann irgendwie noch schlimmer. Da war dann nichts mehr irgendwie so richtig. Also körperlich war ich ganz schön erschöpft und K.O. Und ja, nach dem Mittagessen haben wir uns dann aber trotzdem noch getroffen. Und dann sind wir so mit einigen aus unserer Gruppe oder unser Gang, wir sind ja hier eine Gang, sind wir dann ja spazieren gegangen im Regen, weil es fing dann unterwegs an zu regnen. Ja, und dann zurück, da habe ich dann gemerkt, ja, jetzt ist noch schlimmer, jetzt geht es mir noch schlechter, irgendwie total K.O., bin dann erstmal aufs Bett und war dann auch nicht mehr zu gebrauchen irgendwie. Ja, und am Wochenende passiert ja nicht ganz so viel. Da kann man ja so ein bisschen entspannen. Daher war der Sonntag dann auch ganz entspannt. Sind wir dann in unserer kleinen Gruppe rausgegangen und eine Runde gelaufen. War ziemlich lang der Weg. Ich habe es danach auch gemerkt, ich war echt fertig. hatte da noch mit Herzstolpern zu tun. Hab mich dann aber gefreut. Dann kam noch meine Familie, die Kids. Das war schön, war zwar anstrengend, weil der Körper ja so schon geschafft war. Aber ja, es war schön, man hatte Ablenkung. Und auch von zu Hause so ein bisschen. Hat sie mir noch ein Kopfkissen mitgebracht, weil das Kopfkissen hier ist nicht so meins. Und so ein paar Sachen, die ich halt noch brauchte. Ja, aber dadurch, dass ich so viel mit Herzstolpern zu tun hatte, war halt der Sonntag irgendwie total im Arsch für mich. Also da war ich echt fertig. Ich bin auch relativ früh ins Bett gegangen, in der Hoffnung, dass ich dann am nächsten Tag wieder ein bisschen fitter bin oder es mir besser geht. Und ja, dann Montag früh hatte ich Glück. Also es war noch nicht ganz perfekt. Ich hatte noch echt zu kämpfen, mit meinem Körper klarzukommen. Und ja, nach dem Frühstück ging es dann gleich los mit der ersten Sitzung. Da ging es dann mit der Post-Covid-Gruppe wieder los, die auch total toll ist, die Gruppe, weil wir sind 10 Leute, haben alle Post-Covid, jeder hat was anderes, jeder hat andere Erfahrungen gesammelt oder ist anders durch Post-Covid gegangen. Und das ist total spannend, weil man sich echt austauschen kann. Das sind Menschen, die einen verstehen und wissen, was in einem abgeht und wie scheiße man sich eben fühlt, ne? Also es ist schon schön, dass es da die Gruppe gibt. Und auch die Therapieleitung, die ist echt top. Die erzählt uns sehr viel noch über Post-Covid oder geht mit uns Fragen durch, wenn wir sie haben. Also da fühlt man sich echt gut aufgenommen. Allgemein so im ganzen Haus fühlt man sich gut aufgenommen. Von den Schwestern, von den Ärzten. Das ist so, gerade bei mir das Herz mit im Vordergrund steht. Machen die auch sehr viel Untersuchungen am Herzen und gucken. Und ja, also echt klasse, wie das hier so auch von der Freundlichkeit her. Also da bin ich echt begeistert. Ja, und nach der Post-Covid-Gruppe ging es dann los mit Ergometer-Training. Obwohl ich nicht so gut drauf war, habe ich es trotzdem gemacht. Weil man denkt ja, dass es dann vielleicht auch irgendwann hilft und man vorwärts kommt, wenn man da so ein bisschen die Erschöpfung und Müdigkeit ausblendet, übergeht und dann macht danach noch einen 6-Minuten-Gehtest. Ja, und dann hatte ich eine Einweisung in die Atemtherapie. Dann haben sie hier noch so eine Stationsgruppe, das ist auch total cool. Da triffst du dich einmal in der Woche mit so ein paar von der Station und dann kannst du da so Probleme besprechen, Anliegen, wenn du Ideen hast oder Vorschläge, was besser sein sollte oder so. Also ist schon echt schön. Ja, und dann war Mittagessen. Ja, und danach hast du dann so eine Covid-Bewegungstherapie, die war auch sehr schön im Sitzen. Also ist schon, die Angebote sind schon echt top. Also das, was die einen hier an der Hand legen, das sollte man auch wirklich nutzen. Klar gibt es mal Tage, da geht es nicht so, die habe ich auch, da muss ich dann mal was absagen und kann nicht hingehen. Aber das ist echt, von den Sachen her, was die machen, ist das schon echt eine coole Sache. Ja, und nach der Bewegungstherapie hatte ich dann nochmal einen Diagnostikfragebogen, den ich ausfüllen musste. Damit sie auch mich besser kennenlernen, gibt es so verschiedene Bögen, die dann bestimmte Themen zu Post-Covid betreffen oder zu meinem Herz, Ängste, ne, Sorgen, die man hat, wie man sich fühlt und sowas alles. Ja, und Dienstag war dann Langzeit-EKG, wieder Ergometer, da war ich dann, glaube ich, Dienstag habe ich noch nicht erhöht. Da ging es dann auch halbwegs gut eigentlich. Wieder mal kurzzeitig. Dann Einzelgespräch bei der Psychologin. Die hat dann mit dir diesen Fragebogen, den du am Computer gemacht hast, ausgewertet und noch so Themen mit dir besprochen. Dann Teamvisite, auch sehr toll. Da war eine Kardiologin mit drin, die Psychologin, die Sozialarbeiterin und dann saß noch irgendwer mit drin. Aber auch total toll. Die Kardiologin hat mir auch nochmal alles wegen meinem Herz erklärt, dass ich da keine Angst haben muss und was die gemacht haben. Ja, und danach musste ich dann zum Aufmerksamkeitstest und zum Belastungstest. Und es war echt schon, das war krass. Da musstest du auch am Computer was machen, immer irgendwelche Kreuze, die du da machen solltest, immer wenn eins kommt oder irgendwelche Zahlen. Ah, da musste ich dann schon nach dem zweiten Test abbrechen, weil ich das nicht mehr hingekriegt habe. Mir ging es dann so scheiße. Weil dieses Geflacker auf dem Computer oder immer dieses Kreuz da, Kreuz nicht da, so, das hat mir echt ganz schön zu schaffen gemacht. Und im Anschluss hatte ich dann gleich noch ein kognitives Screening. Das ist so ein Test, wo sie gucken, wie weit du kognitiv bist, weil Post-Covid hat ja nicht nur körperliche Einschränkungen, sondern auch kognitiv hast du ganz stark mit Einschränkungen zu tun. Und da, ja, der lief leider auch nicht ganz so gut. Aber ja, kann ich ja jetzt auch nicht ändern. Ich kann ja kognitiv nicht irgendwie zaubern, dass es jetzt alles gut wird. Ist auch so, dass bei Post-Covid die Symptome, dafür gibt es bestimmte Therapien wie Atemtherapie, Bewegungstherapie, Bewegung, ne, was man eben so alles machen kann, was vielleicht nach einiger Zeit eine Linderung schafft, dass es dir besser geht. Aber das Kognitive, das wird halt sehr, sehr lange brauchen, weil du eben das Gedächtnis wieder trainieren musst. Und das, ja, das ist schon eine harte Nummer und das wird auch etwas länger dauern, wie vielleicht das Körperliche. Also muss man sehen, ist ja auch kommt ja von Typ zu Typ. Ne? Jeder ist ja da irgendwo anders mit Post-Covid. Der hat da nur, weiß ich, körperliche Beschwerden. Der andere hat nur kognitive Beschwerden. Dann gibt es Beispiele, so wie ich habe körperliche und kognitive Beschwerden. Und ja, da muss man gucken. Aber ich gebe nicht auf. Ich denke mal, dass das schon wird. Ja, aber nach dem kognitiven Screening ging es mir dann nicht mehr so gut, sodass ich dann abends, habe ich ein Seminar, musste ich absagen, weil ich echt körperlich so im Arsch war. Und das Schlimme ist, das kommt ja nicht mal so schleichend, ne, dass man vorgewarnt ist, sondern das kommt hier, kommt es echt von 0 auf 100. Das ist schon eigentlich körperlich schwer zu stemmen, aber auch die ganze Belastung, ne, das, was man so macht, ja, die ganze Bewegung, das hat man ja zu Hause nicht mehr gemacht. Da hat man es ja eher vermieden, um sich zu schonen, vielleicht auch bei mir, auch um das Herz zu schonen, weil ich da eben auch Angst habe. Aber es ist eben auch falsch, sich zu schonen, weil da kommt dann eben, dass das Herz eben nicht mehr die Belastung, also bei jedem bisschen dann gleich hochschält, weil es eben nicht mehr die Belastung gewohnt ist. Und Bewegung soll helfen und hilft auch. Und dass die erste Woche dann eben so schwer ist, sag ich mal, ist ja auch total normal. Also ich habe hier mit ganz vielen Leuten gesprochen, auch mit Post-Covid, die sagen, gib dem Körper Zeit, setz dich nicht unter Druck. Der Körper macht eh, wie er möchte. Und es gab welche, die haben nach 3 Wochen schon was gemerkt, andere nach 4 Wochen. Ja, und von daher setze ich mich da auch nicht unter Druck und lass es eben so kommen, wie es kommt. Ich kann es ja eh nicht verhindern. Kann es auch nicht ändern. Und von daher, ja, stehe ich es eben durch. Ja, Mittwoch war dann auch wieder 20 Minuten Echo. Danach Ergometer-Training. Salzgrotte ist auch total cool. Das ist wie so ein Snuselraum in der Kita. Total schön gemacht. Total entspannend. Halt nur, dass dann eben da jetzt einatmest, was ja auch gut für die Lunge und für die Atmung ist und alles. Ja. Einweisung ins Sandbad. Hier kannst du auch mit den Händen so ein Sandbad machen. So ein Sandbad ist so, da bist du in ganz warmem Sand und kannst dann mit den Händen, das ist halt gut für die Durchblutung und alles. Auch bei Arthrose hilft dieses Sandbad. Ja, dann kurz Pause und dann geht es weiter schon wieder mit Covid-Bewegungstherapie, was sehr schön ist. Und da darf man auch, also es ist ja auch so, die Therapeuten, die geben dir auch die Zeit, die du brauchst. Wenn du etwas nicht schaffst, kannst du eine Pause einlegen und dich kurz ausruhen. Also man braucht ja wirklich, man macht hier nur das, was man schafft. Und das ist auch total in Ordnung, weil die wissen ja, dass es einem nicht gut geht. Und von daher, die setzen dich auch wirklich nicht unter Druck. Du musst das machen, du musst das schaffen, du musst das beenden. Also es ist hier wirklich total genial, dass du dein Limit finden kannst, deine Grenzen finden kannst, nach denen du dann eben auch hier agierst. Wäre natürlich nur wichtig, wenn man die Grenzen dann irgendwann wieder ausweitet. Also ich stoße hier ganz oft an meine Grenzen, aber ich weiß auch, dass wenn ich trotzdem dabei bleibe, immer wieder versuche, dass ich sie dann irgendwann erweitern kann, dass ich dann auch wieder mehr schaffe und meine Grenze dann erst später kommt. Ja, danach gab es dann nochmal eine Einweisung in ein Konzentrationstraining. Das sind auch so für kognitive Sachen. Da sitzt dann auch am Computer und muss so bestimmte Aufgaben lösen. wie Sterntaler sammeln. Ne? Da wird geguckt, wie schnell bist du, siehst du sie alle wo, wie lange brauchst du für eine Sache oder ein Rezept. Musst du ein Rezept wieder, also die stellen dir dann Fragen und du musst dann die Fragen, du musst es ja vorher ein Rezept durchlesen, dann kommt eine Frage und das musstest du dann zum Beispiel beantworten oder mit Zahlen. Also da gibt es ganz viel, ich habe auch noch nicht alles gemacht, weil viele schaffe ich am Computer nicht, weil mir das mit den Augen und vom Kopf her alles nicht so gut tut. Und ja, da wird dann gemessen, wie schnell du bist, wie schnell du reagierst, wie schnell du antwortest und so. Ja, und danach gab es dann noch mal ein Seminar so für Körpersymptome und Schmerz, was ich auch ganz toll finde, weil zu den körperlichen Schmerzen kommen noch dann die Körpersymptome dazu. Und das hat er auch total cool alles erzählt. Also war sehr spannend, aber auch an dem Abend ging es mir wieder nicht so gut. Also dass ich da auch nur ja, körperlich anwesend war. Aber es war trotzdem sehr interessant. Ja, und dann nach dem Abendbrot bin ich diesmal mit den Mädels, sind wir zu fünft, mal hier so ein bisschen, die wollten shoppen fahren. Und da bin ich dann mitgefahren. Ja, das ist schön. Also es ist wirklich cool, dass man hier Anschluss gefunden hat, dass man hier Menschen hat, mit denen man sich versteht und auch Spaß hat. Wir tauschen auch, uns auch untereinander so ein bisschen aus, haben lachen auch viel. Ja, ist schon cool. Beim Marktkauf, da waren wir in so einer kleinen Ecke, da gab es einen Taco, einen Rossmann, einen Deichmann und da war halt jeder so irgendwo gucken. Und am Anfang ging es auch gut, aber dann bei Rossmann, ich weiß nicht, ob es das Licht war oder so, oh, das hat mich gleich wieder so rausgehauen. Ich habe gemerkt, jetzt geht gleich wieder alles, der Körper fällt ab, da ist nichts mehr zu machen, muss dann auch ganz schnell raus bei Rossmann und Luft holen. Ja, aber war trotzdem schön, weil wie gesagt, man hat ja hier nur das. Und alleine war ich jetzt so noch nicht weiter draußen irgendwo shoppen oder hier in der Nähe bei irgendwelchen Lebensmitteln, Geschäften oder so. Bin noch mehr hier auf dem Gelände, weil ich einfach noch nicht so fit bin. Ja, aber wie gesagt, man merkt schon so nach der ersten Woche, man kann auch noch nicht so viel sagen. Das, was die einem hier wirklich an die Hand legen, das ist genial, das ist klasse. Wenn man das nicht annimmt, wäre man schon echt blöd, weil das wirklich... Es tut halt gut, auch wenn es einem danach nicht gut geht, weil der Körper eben dem das einfach zu viel ist und der das nicht mehr schafft, sind die Angebote hier wirklich top. Kann man echt nicht meckern. Bin gespannt, wie es nach der zweiten Woche wird, ob da vielleicht schon irgendeine Besserung zu spüren ist oder zu merken ist. Ja, noch, wie gesagt, leider nicht. Ich habe noch echt zu kämpfen körperlich und auch kognitiv. Aber ich bin guter Dinge, weil wir haben ja schon ganz viele Mitpatienten getroffen, die auch, wie gesagt, mit Post-Covid hier waren, hier sind. Und die gesagt haben, die gehen alle mit einem guten Gefühl nach Hause. Also die verspüren wirklich eine deutliche Besserung. Und das ist auch so dieser Gedanke, der mich hier einfach aufbaut und mich jetzt, wenn ich eben denke, ach scheiße, der Tag lief scheiße, die Woche läuft scheiße. Ich weiß von den anderen, es geht mir nach den 5 Wochen, wenn ich Glück habe, geht es mir definitiv besser wie vorher. Und das ist so das, was mich jetzt hier so ein bisschen, ja, was mich motiviert, was mir Kraft gibt. Und ja, das war es erstmal soweit von der einen Woche. War ziemlich viel. Ich hoffe, wie gesagt, die Geräusche waren jetzt nicht zu laut oder irgendwie zu unruhig. Und ich weiß ja nicht, ob es Zuhörer gibt, die auch Post-Covid haben, auch schon mal in einer Reha waren und Erfahrungen gesammelt haben. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie es euch erging und wie es euch jetzt ergeht, was ihr noch so macht. Ja, und ich. Nächste Woche gibt es dann eine neue Folge von der zweiten Woche hier in der Reha. Dann, ja, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.